Sehnsucht umschließt, ein traumhaft erträumt im Warten der Nacht, ein Traum, der mich glücklich macht. Nun winkt mir das Glück und lächelt mir zu und schenkt meinem Mund dein Kuss und dein Du, ein fehlendes Herz in Liebe erblüht und zärtlich erklingt ein Lied. Ich will dich lieben, ewig dich lieben, zu sein, jeder Tag schenkt Glück und bringt Seligkeit. Die Liebe lässt dich im Himmel sein und sie macht das Herz dir so weit. Noch ist mein Leben voller Verlangen, du bist mein Sehnen, Hoffen und Bangen, glückliches Leben hätt mich umfangen. Der Duft, der zarte Duft, der deine Frau umhüllt. Ich bin ja so verliebt, mein Herr und Frau entbild, weil es die eine gibt. Doch das Glück, ja dieses Glück, ist gar